to see. Hast du Angst, was du fühlst? Wenn nicht so läuft, wie du es willst und alles am Fest steht, dann höre diese Lieder, sie sind für dich gemacht. Haut der Wort aus meinem Mund, sie begleiten dich am Tag und in der Nacht. Von deinem Ziel, geh deinen Weg, auch wenn es schwer ist. Das Leben ist kein Spiel.